بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Liebe Geschwister, nachdem wir jetzt im Hajj in Mekka gewesen sind, kommen jetzt die Regelungen über diejenigen Sachen, die man in Ayyam al-Tashriq machen muss. Ayyam al-Tashriq heißt die Tage von al-Tashriq. Das sind im Hajj, im islamischen Kalender, der 11., 12. und 13. Ayyam al-Tashriq sind drei Tage, 11., 12. und 13. Wir haben erwähnt, was wir am Tag von Mina machen, am 10. von Dhul-Hijjah. Wir haben gesagt, dass man da sein Opfer schlachtet, dass man da, wenn man ein Opfer hat, also als Qarin oder Mutamatti', und wir haben gesagt, dass man am 10. von Dhul-Hijjah, also dem Eid-Tag, dass man dann seine Haare, dass man die bewirft, ne? Dass man, wie heißt das, also sich schneidet, seine Haare schneidet und dann die Steine wirft, und dass man dann dem Tag dann, dass die Sunna Tawaf al-Ifada macht, die Pflicht Tawaf macht, dass man dieses hinter sich kriegt. Das ist Pflicht. Wenn man dann fertig ist mit diesem Tawaf al-Ifada, dann hat man seine Sachen getan, die man an diesem Tag machen muss, und zwar am Tag von Mina, also am Eid-Tag meine ich. Jetzt kehrt man, nachdem man in Makkah gewesen ist, zurück nach Mina. Und übernachtet dort, und das ist eine Pflicht, bei den drei Rechtsschulen, beim Imam Abu Hanifa, rahimahullah, ist eine Sunna. Und der Beleg dafür, dass es eine Pflicht ist, ist der Hadith von Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Und zwar, der Hadith ist bei Ibn Majah, Sahih, und zwar heißt es, Ista'dhan al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Der Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, der Onkel des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, Ista'dhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, er bat den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam um Erlaubnis, an yabita bi Mekka ayyama mina min ajli siqayatihi fa'adhina lah. Er hat ihm um Erlaubnis gebeten, in Mekka diese Tage zu verbringen und eben nicht in Mina, und zwar, weil er beschäftigt war damit, den Leuten zu Wasser zu trinken zu geben. Also es gab Leute in Mekka, die speziell dafür nur waren, dass sie, das gehörte zur Vorzüglichkeit der Gäste, der Behandlung der Gäste von den mekkanischen Bewohnern, wie sie ihre Gäste behandelt haben. Und sie haben dafür gesorgt, dass die Pilger alle zu trinken bekommen. Okay? Und diesen Leuten, den Suqah, das heißt denjenigen, die den Leuten zu Wasser zu trinken geben, und auch den Hirten, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam erlaubt, dass sie sich eben nicht an der Stelle aufhalten müssen, wo sie eigentlich sein müssten. Okay? Und in einer Version heißt es auch Yurachis. Und Yurachis und Yesta'din, alles weist darauf hin, dass es eigentlich Pflicht ist und der Prophet sallallahu alaihi wasallam es nur erlaubt hat für eine bestimmte Person, und zwar denen es erlaubt worden ist. Und wenn jemand etwas erlaubt wird, dann fragt er nur um Erlaubnis, weil es eigentlich eine Pflicht war. Und deswegen ist es eine Pflicht in Mina, sich aufzuhalten diese Tage. Und wie lange bleibt man in Mina? Und zwar drei Nächte. Wenn man sich nicht beeilt, das heißt, wenn man sich nicht beeilt, aus Mina nach Hause rauszugehen. Gemeint ist, wir sind ja am, die haben gesagt, der 11., 12. und 13. Tag von Dhul-Hijjah sind die drei Tage von Mina. Der 11. und der 12. ist Pflicht. Der 13. ist freiwillig, allerdings nur freiwillig, wenn man vor dem Sonnenuntergang, also der 13. wird dann Pflicht, wenn man bis zum Sonnenuntergang noch nicht aus Mina rausgegangen ist. Das heißt, am 12., wenn man am 12. bis zum Sonnenuntergang nicht aus Mina rausgegangen ist, dann ist es Pflicht, dass man bis zum 13. übernachtet und am 13. dann nochmal die Steine wirft, die wir gleich sehen werden. Und das ist entnommen aus der Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Das heißt, übersetzt, wer sich jedoch in zwei Tagen mit dem Aufbruch beeilt, den trifft keine Sünde. Also Seite 200, Vers 203 von Surat al-Baqarah, Sura 2, auf Seite 32. Wer sich jedoch in zwei Tagen mit dem Aufbruch beeilt, also der 11. und der 12. Tag von Dhul-Hijjah in Mina, wer sich danach beeilt und vor dem Sonnenuntergang von dem 12. Tag aus Mina hinausgeht, der muss nicht bis zum 13. bleiben. Und das ist gemeint mit dieser Aussage. Und die Ulama haben deswegen gesagt, dass man, wenn man bis zum Sonnenuntergang dort geblieben ist, dass man deswegen bleiben muss, weil Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, فَمَنْ تَعَجَّلَ, wer sich beeilt. Und wer eben nicht hinausgeht vor dem Sonnenuntergang, der hat sich nicht beeilt und muss dort bleiben. Ausgenommen sind diejenigen, die es vorgenommen haben und nicht rausgekommen sind aus irgendwelchen Gründen, wie zum Beispiel meinetwegen eine Panne oder was auch immer. Diese Leute dürfen trotzdem noch hinausgehen, auch nachdem die Sonne schon untergegangen ist. Und in Mina betet man alle Gebete, die man kürzen kann, kürzt man. Also zusammengefasst, das Fajr-Gebet bleibt, wie es ist. Und das Dhuhr-Gebet betet man 2 Raka'at. Und das Asr ebenfalls und Isha ebenfalls. Und das Maghrib-Gebet bleibt auch 3 Raka'at. Und man fasst die Gebete nicht zusammen, sondern man betet jedes Gebet zu seiner eigenen Zeit. Das ist die Sunna. Und man bewirft an jedem Tag von den 3 Tagen, also wenn ich sage 3 Tage, dann ist immer damit gemeint, je nachdem, ob 2 oder 3 Tage bleibt. Ja. Also man bewirft an jedem Tag von den 3 Tagen alle 3 Säulen. Ja. Alle 3 Säulen bewirft man mit den Steinen. Genau. Wie viele Und Steine muss man werfen? Pro Säule 7 Stück, wie wir gleich sehen werden. Das haben wir aber schon gesehen, als gesagt, am Tag von An-Nahr. Also letzte Woche haben wir gesagt, was wir am Eid-Tag machen. Und da bewirft man ja nur die große Säule. Und da bewirft man die große Säule mit 7 Steinen nur. Aber jetzt an den Tagen von Mina, diese 3 Tage, bewirft man jeweils an jedem Tag alle 3. Und zwar wann? Nach Az-Zawal, das heißt nachdem die Sonne im Zenit stand. Das heißt nachdem die Dhuhr-Zeit eingetroffen ist. Aufgrund des Hadithes von Jabir, radiallahu anhu arda, Jabir, der berühmte Erzähler des Hajj vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam, er sagte, Rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Jamrata yawm al-Nahri duhan. Das heißt, er hat die Säule am Opferfesttag vormittags beworfen. Das haben wir gesagt. Am Eidtag, was macht man? Nach dem Fajr-Gebet von Muzdalifa geht man los nach Mina. Und dort, sobald man dort ankommt, opfert man sein Tier, kürzt seine Haare und bewirft die Säule. Und das geschieht also dann vormittags, weil man geht ja kurz vor Sonnenaufgang nach Mina. Und deswegen, dann sagt Jabir ibn Abdullah, وَأَمَّا بَعْدْ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسِ. Was die Tage danach angeht, dann hat er erst geworfen, wenn die Sonne schon im Zenit stand, also schon im höchsten Punkt des Himmels stand, und dann geneigt ist, Zalat, also wenn sie schon stand, also wenn sie sich neigt. Sobald die Sonne sich neigt, wird der Schatten größer, eines Gegenstandes, und dann ist die Dhuhr-Zeit eingetroffen. Okay? Und das gilt für alle Tage von At-Tashriq, alle 3 Tage von Mina. Und dieser Hadith ist unter anderem überliefert von Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidhi und anderen. Und Ibn Umar, radiallahu anhu, sagte, Kunna natahayyanu fa'idha zalat al-shams ramayna. Das heißt, wir haben abgewartet und beobachtet, bis die Sonne sich neigt, und dann haben wir es geworfen. Der Hadith bei Al-Bukhari und Abu Dawud. Und das bedeutet eben, dass die Sahaba radiallahu anhum dem Propheten sehr wohl darin gefolgt sind. Und das Werfen, das Bewerfen ist eine Pflicht. Und wir haben gesagt, ein Grundsatz, wenn eine Sache eine Pflicht ist, dann ist auch die Art und Weise, wie man es verrichten muss, auch eine Pflicht. Also wie der Prophet das dann gemacht hat, ist auch eine Pflicht. Das ist ein Grundsatz. Und wenn man wirft die Steine, bevor die Sonne im Zenit stand, dann ist der Wurf ungültig. Und man wirft einfach nochmal, nachdem die Sonne im Zenit stand. Na. Denn das alles ist übernommen aus der Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ. Das heißt, lernt von mir und übernimmt von mir die Rituale des Hajj. Also ihr sollt so Hajj machen, wie ich Hajj gemacht habe. Und genauso wie man das Salah, das Gebet, nicht vor der Zeit machen darf, ebenso darf man auch nicht werfen vor der Zeit. Alles hat seine festgesetzte Zeit. Und alle Gebet, alle Ibadat sind nämlich Tawqifiyya, das heißt, sie sind vorgegeben und man muss sie so verrichten, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es vorgemacht hat. Und Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, er beschrieb diesen Rami vom Prophet sallallahu alaihi wasallam, das heißt, wie er die Steine beworfen hat, und er sagte, Dann kehrte er, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, nachdem er den Tawaf al-Ifada, den Pflichttawaf in Mekka gemacht hat, nach Mina zurück an diesem gleichen Tag und übernachtete dort. Also übernachtete von der 10. Nacht auf die 11., auf den 11. Tag. Als er dann aufgewacht ist, wartete er, bis die Sonne geneigt ist, vom Zenit weg. Als sie dann geneigt war, ging er von seinem Lager zu den Säulen und reitete nichts, sondern er lief und er fing an mit der kleinsten Säule von den drei Säulen. Und zwar diejenige, die neben der Masjid al-Khaif, gibt eine Moschee, die heißt al-Masjid al-Khaif, das ist die große Moschee dort. Und zwar hat er eben angefangen mit der Säule, die am nächsten zu Masjid al-Khaif steht. Und dann bewarf er sie mit 7 Steinen. Und wir haben gesagt, wie groß die Steine sein sollen. Und wir haben auch gesagt, dass die Steine, die man benutzt, um zu werfen, die Sunna ist es, dass man sie, wenn es, dass man diejenigen Steine, die man braucht für den Eid-Tag, also für den 10. Dhul-Hijjah, wo man nur die eine Säule bewirft, diese Steine nimmt man auf dem Weg von Muzdalifa nach Mina mit. Aber die anderen Steine nimmt man alle von Mina. Also er bewarf diese kleinste Säule dann mit 7 Steinen, eine nach der anderen, und mit jedem Wurf sagte er Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mit jedem Wurf sagte er einmal Allahu Akbar. Und dann ging er vor dieser Säule, hat sich gestellt, hat sich dort auf eine Ebene gestellt und wandte sich in Richtung der Qibla und erhob seine Hände und machte einen langen Dua, machte ein langes Bittgebet, das so lang war ungefähr, wie lange man braucht, um Surat al-Baqarah zu lesen. Um Surat al-Baqarah zu lesen, braucht man etwa eine Stunde, eine Zeitstunde, 60 Minuten braucht man ungefähr, um Surat al-Baqarah zu lesen, wenn man schnell liest, wenn man so relativ schnell liest. Dann ging er, nachdem er Dua gemacht hat, zu al-Jamratul Wusta, das ist die mittlere Säule, mittlere Säule, und bewarf sie ebenfalls, genauso wie er diejenige vorher bewarf. Und dann ging er etwas links an dieser Säule vorbei, oder stellte sich links von ihr hin, und war dann an dem Tal näher, also er stellte sich links von der Säule und war dann dem Tal näher, und hat sich dann auch in Richtung der Qibla gewendet und hat seine Hände gehoben und hat Dua gesprochen. Und dann hat er die Kaaba auf seine rechte Seite, dann hat er sich so gewendet, dass die Kaaba auf seiner rechten Seite war, Entschuldigung, dass die Kaaba auf seiner linken Seite war, hat sich so gewendet, dass die Kaaba auf der linken Seite war und auf der rechten Seite Mina ist, und dann bewarf er eben diese kleine Säule ebenfalls mit 7 Steinen. Na. Als er dann mit der kleinen Säule fertig war, hat er keinen Dua mehr gesprochen, offensichtlich. Und man sagt, weil der Platz dort eng ist, und man sagt, weil er Dua schon gemacht hat, während er geworfen hat, Wallahu a'lam, auf jeden Fall stellt man sich nicht extra nochmal hin, um danach Dua zu machen. Na. Und man muss diese Reihenfolge einhalten. Man fängt mit der kleinen an, geht dann zur mittleren und geht dann zur großen. Das heißt, wenn man zum Beispiel die Reihenfolge umdreht und erst die kleine bewirft, dann die große, dann die mittlere, dann muss man einfach nur noch die mittlere und die große werfen. Also nochmal, wenn man zum Beispiel die kleinere geworfen hat, das ist richtig. Und danach aber die große erst und dann die mittlere, dann hat man die kleine schon geworfen, das war richtig, aber man muss dann trotzdem nochmal die mittlere und die große bewerfen, weil die Reihenfolge muss man einhalten, so hat der Prophet auch seinem vorgemacht. Und wie gesagt, den Hirten und denjenigen, die den Menschen zu Wasser zu trinken geben, und all denjenigen, die beschäftigt sind mit den Angelegenheiten der Hujjaj, der Pilger. Ja, alle die sind befreit davon, dass sie dort übernachten müssen, und all denjenigen ist Folgendes erlaubt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diesen Suqah und den Hirten erlaubt, dass sie das Werfen der Säulen vom 11. und 12. Tag am 12. machen. Und ebenso das Werfen vom 12. und 13. Tag am 13. machen. Das hat er ihnen erlaubt. Also du kannst das hier eine oder andere zusammenfassen. Okay? Und wer also irgendeinen Grund hat, darf das machen. Und wer keinen Grund hat, darf das nicht machen. Na. Und wir haben gesagt, dass das Werfen der Steine bedeutet, dass diese Steine in dieses Becken reinkommen müssen. Es geht nicht darum, auf die Säule zu werfen, sondern die Säule ist nur ein symbolischer Stein. Das ist ein Zeichen, das man dahin werfen soll. Das ist ein Richtungssymbol, ja? Ein Richtungszeichen sozusagen. Aber man muss in diesen Becken reinwerfen. Was den Kranken angeht und denjenigen, der alt ist und die schwangere Frau angeht oder jemand, der irgendwie Angst hat, dass er dort umkommt, weil es eben zu gefährlich ist, diese Leute dürfen, und Allah weiß am besten, wer Angst um sich hat, wirklich Angst um sich hat, diese Leute dürfen andere beauftragen, dass sie für sie werfen. Diese Leute dürfen jemand anderes beauftragen, der für sie wirft. Allerdings muss derjenige, der für einen wirft, selbst ein Hajji sein, selbst ein Pilger sein. Das ist erstens. Zweitens, weil diese Ibadah gilt nur von einem, der Hajj macht. Zweitens, wenn jemand, der Hajj macht, für jemand anderes wirft, dann soll er erstmal für sich selbst werfen und dann erst für die andere Person werfen. Und er darf zum Beispiel den ersten, die kleine Säule, dann die mittlere, dann die große bewerfen für sich und dann die gleiche Reihenfolge nochmal für den er werfen soll. Das darf er machen. Er darf aber auch erst die erste werfen für sich selbst und dann für den beauftragt hat, die erste bewerfen. Und dann die zweite für sich und die zweite für den anderen, die dritte für sich und die dritte für den anderen. Na, das gilt, wenn der Hajj Pflicht ist, für denjenigen, der beauftragt worden ist. Denn der Prophet s.a.w. hat ja gesagt, Hujja an nafsika, thumma Hujja an Shubrama. Das heißt, mach erst Hajj für dich selbst und dann Hajj für Shubrama. Und diesem Hadith hat der Prophet s.a.w. klar gemacht, dass man erst Hajj, egal was man machen muss, erst für sich selbst machen, die Pflichten, und dann erst für andere Leute machen und nicht irgendwie umgekehrt. Das, liebe Geschwister, das Übernachten in Mina, was bedeutet das? Es gibt drei Ansichten unter den Fuqaha. Manche haben gesagt, es reicht, wenn man kurze Zeit dort geschlafen hat. Denn Al-Mabit bedeutet irgendwas übernachten. Andere haben gesagt, man muss mindestens ein Drittel dort gewesen sein. Und zwar, weil der Prophet aus einem gesagt hat, "Al-Thuluthu wa Thuluthu Kathir", in Bezug auf das, wenn man wenn man in seinem Testament irgendjemandem etwas schenken möchte, ein Vermächtnis machen möchte, darf man maximal ein Drittes hinterlassen. Sie haben das daraus entnommen. Und die dritte Ansicht ist, dass man mehr als die Hälfte dort gewesen sein muss. Und die Zeit ist entweder von Maghrib, Sonnenuntergang, bis zum Fajr, also Morgendämmerung, oder von Maghrib bis zum Sonnenaufgang. Und davon muss man die Hälfte der Zeit mindestens dort gewesen sein. Dann hat man auf jeden Fall das gemacht, was man auf Arabisch Mabit nennt. Das heißt, man hat dort übernachtet, verweilt. Allerdings muss man, das ist der sicherste Weg. Wenn man auf jeden Fall dort mehr als die Hälfte der Nacht gewesen ist, dann ist man auf dem sicheren Weg. Und es ist egal, ob man dort geschlafen hat oder nicht geschlafen hat, das ist nicht entscheidend. Na. So, wenn man also die Steine geworfen hat, am 11. und 12. Tag, darf man am 12. Tag abreisen. Das heißt, von Mina ausreisen, wenn man die Hajj verlassen will und nach Hause reisen möchte. Allerdings, wie gesagt, man muss das gemacht haben vor dem Sonnenaufgang. Das haben wir vorhin erklärt. Und das ist die Ansicht der Mehrheit der Ulama. Und ebenso die Frau, die menstruiert, Entschuldigung, was die Frau angeht, die menstruiert oder sich im Wochenbett befindet und das war, bevor sie den Ihram gemacht hat. Das heißt, eine Frau, die menstruiert oder sich im Wochenbett befindet, ist ja unrein. Und wenn sie jetzt in den Weihezustand geht, oder, das ist der erste Fall, oder sie ist rein und ihr passiert das dann danach, das heißt, erst nachdem sie den Ihram angenommen hat, erst nachdem sie in den Weihezustand eingegangen ist, danach bekommt sie ihre Menstruation oder ihr Wochenbett, dann bleibt sie in ihrem Weihezustand und macht alles, was ein Hajj machen muss. In Bezug auf zum Beispiel das Stehen in Arafat, das Übernachten in Muzdalifa, das Werfen, Bewerfen der Säulen, das Übernachten in Mina. Nur, dass sie nicht um die Kaaba kreist und auch nicht As-Sa'i zwischen As-Safa und Al-Marwa vollzieht, bis sie rein geworden ist. Bis sie rein geworden ist. Warum darf sie Tawaf nicht machen? Weil für Tawaf ist die Voraussetzung die Reinheit. Und warum darf sie Sa'i nicht machen? Weil nach einer Ansicht Sa'i sowieso nur gültig ist, wenn sie vorher Tawaf gemacht hat. Oder wenn man überhaupt vorher Tawaf gemacht hat. Das ist, wenn man auf dem sicheren Weg sein will. Na. Wenn man allerdings, gemeint also zum Beispiel, um das klar zu machen, wenn sie rein war und sie hat das Haus umkreist, okay, und dann erst danach bekommt sie ihre Unreinheit, dann darf sie ihren Sa'i machen. Dann darf sie ihren Sa'i machen. Weil für Sa'i ist die Reinheit keine Voraussetzung. Für Sa'i ist sie eine, und gilt auch nicht als Teil der Moschee. Und gilt als nicht, auch nicht als Teil der Moschee, wallahu a'lam. Na. Wenn der Hajj jetzt aus Mekka ausreisen möchte, oder aus dieser ganzen, aus Mina ausreisen möchte und nach Hause gehen möchte, dann darf er nicht nach Hause gehen, bis er nicht 7 Umkreisungen gemacht hat um das Haus Allahs, um die Kaaba. Das heißt, wenn er alles gemacht hat, was er machen möchte oder muss, und er möchte wieder nach Hause reisen, muss er als letztes von allen Sachen, bevor er abreist, einen Tawaf machen um die Kaaba. Das nennt man Tawaf al-Wada'. Tawaf al-Wada' ist heißt auf Arabisch Abschiedstawaf. Und dieser Tawaf al-Wada' ist bei der Mehrheit der Ulama eine Pflicht. Warum? Weil, also es ist eine Sunnah beim Imam Abu Hanifa, rahimahullah. Und seine Begründung war, oder der Gründung der Madhab dort ist, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, der Menstruierenden und derjenigen Frau, die sich im Wochenbett befindet, erlaubt hat, den Tawaf al-Wada'a zu unterlassen. Und sie haben gesagt, wenn der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ihnen erlaubt, das zu unterlassen, dann bedeutet es, dass es erstmal kein Fard sein kann. Denn wenn es Fard wäre, ein Rücken wäre, ein Bestandteil wäre, dann müsste sie warten und es machen und oder nachholen. Dann haben sie gesagt, wenn es allerdings eine Pflicht wäre, Wajib, dann hätten sie ein Opfer leisten müssen. Genauso wie Ka'b ibn Ujra, derjenige, der seine Haare rasieren musste, weil er Läuse hatte, musste sie rasieren, hatte keine Wahl. Und trotzdem musste er ein Opfer leisten. Und deswegen haben sie gesagt, muss es eine Sunna sein. Die Mehrheit der Ulama hat sich allerdings gestützt auf den Hadith von Ibn Abbas in As-Sahihain. Wenn man sagt As-Sahihain, dann heißt es die beiden Sahih-Werke, gemeint ist Bukhari und Muslim. Und zwar sagte Ibn Abbas, أُمِرَ النَّاسُ أَن يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ. Das heißt, den Menschen wurde angeordnet, dass das Letzte, was sie machen müssen, ist der Tawaf um das Haus. إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ. Außer, dass der menstruierenden Frau es einfacher gemacht worden ist. Gemeint ist, dass sie keinen Tawaf machen muss. Und der Hadith ist ein klarer Beleg dafür, dass Tawaf al-Wada' eine Pflicht ist. Denn der Ibn Abbas sagte, Umiran Nas, den Menschen wurde angeordnet. Und der Grundsatz in Usul al-Fiqh gilt, eine Anordnung bedeutet, dass es eine Pflicht ist. Und einer anderen Überlieferung bei Ahmad und Muslim und Abu Dawud und Ibn Majah sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت. Niemand von euch soll weggehen, bis er nicht als letztes um das Haus Tawaf gemacht hat. Und Ibn Abbas, radiallahu anhu, sagte auch in einer Überlieferung bei Ahmed, in seinem Musnad, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, der menstruierenden Frau erlaubt hat, und zwar also weg abzureisen, wenn sie und an den Tawaf zu unterlassen, wenn sie schon Tawaf al-Ifadah gemacht hat. Und ebenso hat Aisha radiallahu anha gesagt, hadat Safiyyatu bint Huyay ba'dama afadat. Und zwar Safiyya bint Huyay radiallahu anha hat ihre Periode bekommen, nachdem sie schon Tawaf al-Ifadah gemacht hat, nachdem sie schon ihre Pflicht Tawaf gemacht hat. Qalat فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Dann habe ich das dem Gesandten Allah s.a.w. erzählt. Und dann sagte er, أَحَابِسَتُنَا هِي. Das heißt, hält sie uns etwa hier fest? Warum? Weil wenn sie kein Tawaf al-Ifada gemacht hat, ja, dann darf sie nicht abreisen, bis Tawaf al-Ifada macht. Eine Pflicht Tawaf. Aber dann sagte sie, dann sagte Aisha radiallahu anha, يَا رَسُولَ اللَّهُ O Gesandte Allahs, إِنَّهَا قَدْ أَفَادَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ثم حاضت بعد الإفاضة. Also sie hat Tawaf al-Ifada schon gemacht. Und danach hat sie erst ihre Menstruation bekommen. Dann sagt der Gesandte Allah s.a.w. فَلْتَنْفُرْ إِذَنْ. Dann darf sie eben gehen. Und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Das heißt, wenn man Tawaf al-Ifada, Tawaf al-Wada', Abschiedstawaf, Tawaf al-Wada' vergisst, muss man zurückkehren. Ansonsten muss man ein Opfer leisten. Und wenn man schon die Strecke zurückgelegt hat, die ein Reisender zurücklegt normalerweise, dann muss man in jedem Fall ein Opfer leisten. Na. Wenn man allerdings, und das ist auch eine Meinungsverschiedenheit zwischen Al-Hanafiyya und den anderen Fuqaha, die Mehrheit der Fuqaha hat erlaubt, dass wenn man Tawaf al-Ifada so hinausschiebt, dass es das Letzte ist, was man überhaupt macht, Pflicht-Tawaf so hinausschiebt, dass es das Letzte ist, was man überhaupt macht, das kann sein, weil man hat zum Beispiel Sa'i schon vorher gemacht, beim Ankunftstawaf. Okay? Wenn man Tawaf al-Ifada so hinausschiebt, dass es das Letzte ist, was man macht, dann braucht man kein extra Tawaf al-Wada' machen. Bei den Mehrheit der Ulama, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, niemand von euch soll weggehen oder abreisen, bis er nicht als letztes Tawaf einen Tawaf gemacht hat. Und er hat nicht irgendwie gesagt, ein extra Tawaf oder so etwas. Das heißt, deswegen fällt das eine in das andere rein. Wie in anderen Ibadat, wenn ich zum Beispiel in die Moschee reingehe, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, wenn jemand zum Beispiel in die Moschee reingeht, dann soll er sich nicht hinsetzen, bis er nicht zwei Raka'at gebetet hat. Wenn ich allerdings in die Moschee reingehe, und ich bete gleich mein Fard Isha Gebet in 4 Raka'at, oder ich bete ein Fajr Gebet in 2 Raka'at, oder sonst irgendetwas ein Gebet, dann entfällt Tahiyyat al-Masjid. Weil es ist kein extra Gebet, sondern es heißt einfach, du sollst dich nicht hinsetzen, bis du nicht gebetet hast. Also irgendein Gebet reicht aus. Du musst nicht erst dann, zum Beispiel, ich komme rein in die Moschee und der Imam betet Isha Gebet. Ja, ich bete mit ihm Isha Gebet. Danach muss ich nicht aufstehen und nochmal 2 Raka'at beten für Tahiyyat al-Masjid. Ja. Und deswegen, aber Hanafiya ist Tawaf al-Wada' ein extra Tawaf, den man demnach extra machen muss. Na, jetzt gibt es noch eine Angelegenheit, und zwar, wenn man nach Tawaf al-Wada', das heißt, man hat den Abschied Tawaf gemacht und danach möchte man abreisen, aber jetzt verzögert sich das durch irgendwelche Gründe. Wenn es irgendwelche Gründe sind, die mit der Abreise zu tun haben, wie ein Ölwechsel, Reifenpanne oder irgendetwas vorbereiten auf die Abreise, dann ist es in Ordnung. Allerdings, wenn man sich mit Sachen beschäftigt, die mit der Abreise nichts zu tun hat, wie Einkaufen oder ähnliches, dann muss man Tawaf al-Wada' wiederholen. Na, jetzt kommt eine Zusammenfassung dessen, was wir gesagt haben. Und zwar, wir haben jetzt schrittweise beschrieben, wie man Hajj und wie man Umrah macht. Aber es gibt zwei Methoden unter den Fuqaha. Manche von ihnen sagen von vorn am Anfang, was ist ein Rukn, was ist ein Wajib und was ist Sunnah. Und manche machen, und dann beschreiben sie das. Und manche machen es umgekehrt, wie wir jetzt gerade gemacht haben, sie beschreiben die Hajj und am Ende listen sie auf, was davon Fard ist und was davon Wajib ist und was davon Sunnah ist. Und deswegen erwähnen wir jetzt, was vom Hajj, die Arkan al-Hajj sind. Rukn ist ein Bestandteil oder Säule und Arkan ist der Plural davon. Was sind die Arkan al-Hajj? Die Arkan al-Hajj sind genau vier. Das erste ist al-Ihram. Und al-Ihram ist die Absicht, Hajj zu fassen und dann in diesen Weihzustand überzugehen. Das ist al-Ihram. Und der Beleg davon ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagt in Surat al-Bayyinah, فَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Das heißt, betet Allah an, indem ihr ihm aufrichtig gegenüber in der Religion seid. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى. Das heißt, alle Taten werden mit Absichten verrichtet. Und jeder Mensch erhält das, was er beabsichtigt hat. Deswegen wird man immer finden, dass die Absicht bei allen Ibadat entweder eine Voraussetzung ist, ein Schart oder ein Rukn. Und das ist eine Meinungsverschiedenheit unter den Ulama. Also manche Ulama haben gesagt, Absicht ist eine Voraussetzung, manche haben gesagt, es ist ein Bestandteil. Wie dem auch sei, in beiden Fällen, wenn du es nicht machst, ist es ungültig. Zweitens, zweite Rukn. Al-Wuqufu bi'Arafah. Das Stehen in Arafat oder das Sein in Arafat. Und wie gesagt, alles auf die Art und Weise, wie wir schon erklärt haben. Wegen der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Al-Hajju Arafah. Und auch war das die Ansicht von Umar ibn Khattab, radiallahu anhu. Drittens, Tawaf al-Ifada. Die Pflicht, Tawaf, weil Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Wir sollen, und sie sollen um das ehrerwürdige Haus kreisen. Viertens, As-Sa'i. Und As-Sa'i, also das hin und her laufen zwischen As-Safa und Al-Marwa. Und das ist die Aussage der Mehrheit der Salaf. Und es war unter Aisha radiallahu anha, ist überliefert über sie, dass sie gesagt hat, Inna Allah la yutimmu hajja man lam yas'a bayna as-Safa wal-Marwa. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala vervollständigt den Hajj von niemandem von euch oder von niemandem, bis er nicht Sa'i gemacht hat zwischen Safa und Al-Marwa. Das sind die Arkane von Hajj. Die Pflichten vom Hajj sind, dass man Ihram macht vom Miqat. Das heißt, von dem Ort, von dem man es machen muss. Aufgrund der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Hunna lahunna wa liman ata alayhinna. Das heißt, diese Mawaqit sind für sie, das heißt für ihre Anwohner, die dort wohnen, und auch für diejenigen, die diese Zone durchqueren. Und der Hadith ist sahih und muttafaqun alayh und auch bei An-Nasa'i und das ist auch die Ansicht der vier Rechtsgelehrten. Zweitens, dass man in Arafat bleibt bis zum Sonnenuntergang. Der Beleg dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gemacht hat. Und der Grundsatz lautet, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas, eine Pflicht uns beschreibt, dann ist das, was er gesagt hat, auch eine Pflicht. Das, wie er es beschrieben hat, auch eine Pflicht. Drittens, das Übernachten in Muzdalifa. Und zwar, wie gesagt, so detailliert, wie wir es, also schon beschrieben haben. Also nicht für die Schwachen und nicht für diejenigen, die mit den Getränken beauftragt sind und nicht für die Hirten. Viertens, Al-Mabit bi Mina, das Übernachten in Mina in den drei Tagen nach Muzdalifa. Nein, darf man Hajj fasten? Die Fragen am Ende. Achso. Zakallah. Und zwar, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas erlaubt hat und Ruchsa, also eine Erlaubnis bekommt, das Wort Erlaubnis bekommt man nur, wenn etwas verboten war, eigentlich für einem verboten ist. Fünfte Pflicht am Hajj ist das Bewerfen der Säulen, Ramyul Jamarat, das Steinigen, am Tag von An-Nahr, das heißt am Opferfesttag, die große Säule, und der 11. und 12. Tag alle drei Säulen und am 13. Tag die drei Säulen, wenn man nicht am 12. schon abgereist ist, frühzeitig. Sechstens, das Kürzen der Haare oder Rasieren. Und siebtens, Tawaf al-Wada', das heißt, der Abschiedstawaf. Alle anderen Sachen, die wir erwähnt haben, sind Sunan. Und das bedeutet nicht, dass man sie weglassen soll. Sondern der Hajj wird erst genauso sein, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam es gemacht hat, wenn man alles so macht, wie er es gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Und Imam Ahmad rahimahullah hat nicht einmal das Zeugnis von einer Person angenommen, die das Witr-Gebet nicht verrichtet. Und deswegen soll man so etwas nicht unterlassen. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte warnend: Man raghiba an sunnati falaysa minni. Das heißt, wer sich von meiner Sunna abwendet, der gehört nicht zu mir. Deswegen ist es keine einfache Sache. Und wer zum Beispiel keinen Ihram gemacht hat, von vornherein nicht, der hat überhaupt nicht einmal, der ist gar nicht einmal eingetreten in die Hajj. Die Umrah, was sind die Arkan, die Pflichtteile der Umrah? Und zwar erstens Al-Ihram, wie wir erwähnt haben. Zweitens Tawaf, das Umkreisen des Hauses. Und drittens Al-Sa'i, das Schreiten zwischen As-Safa und Al-Marwa. Das sind die drei Arkan. Und die Pflichten der Umrah sind, dass man Ihram macht wieder von dem Ort, von dem man es machen muss, wie im Hajj, und das Kürzen der sagt man, Haare. Oder Rasieren. Und auch drittens das die Kleidung muss man anziehen. Die Kleidung muss man anziehen. Und das fehlt, sehe ich jetzt, das fehlt auch beim Hajj. Das fehlt im Hajj, wenn nicht gemeint ist mit schon Ihram von Miqat, dass man die Kleidung anziehen muss, die man anzieht, als Mann. Okay? Weil normalerweise Ihram ist damit eine Absicht gemeint, dass man in den Weihzustand übergeht. Und dann zieht man die Kleidung an oder vorher. Okay? Aber wie gesagt, also wenn das beinhaltet ist, dann ist es kein extra Punkt, aber wenn man es nicht darunter versteht, dann ist es ein extra Punkt. Wer, das sind die Einteilungen. Der Rest sind Sunan, auch bei der Umrah. Wer einen Rücken im Hajj oder in der Umrah unterlässt, für ihn ist sein Gottesdienst ungültig geworden. Sein ganzer Hajj ist weg und sein ganze Umrah ist weg. Wenn er wenn er im Hajj einen Rücken unterlässt, ist sein Hajj weg. Ungültig, und wenn er ihm der Umrah einen Rücken weglässt, ist seine Umrah ungültig. Und er muss trotzdem es zu Ende führen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte: وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. Das heißt, und vollzieht die Hajj und die Umrah für Allah. Vollendet sie, heißt Atimmu, vollendet sie. Und man muss es zu Ende führen, obwohl es ungültig ist. Und man muss es im folgenden Jahr nachholen. Und wer eine Pflicht unterlässt, der muss ein Opfer leisten. Das war die Fatwa von Ibn Abbas radiallahu anhuma. Und er hat das entnommen aus Ayat al-Tamattu'. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im 196. Vers, dass Wer von euch krank ist oder ein Leiden an seinem Kopf hat, der soll Ersatz leisten mit Fasten, Almosen oder Opferung eines Schlachttieres. Das gilt für die Mahdhurat al-Ihram. Wenn ihr aber in Sicherheit seid, dann soll derjenige, der die Besuchsfahrt mit der Pilgerfahrt durchführen möchte, ein Opfertier darbringen, was ihm leicht fällt. Und jetzt sagt Allah subhanahu wa ta'ala, am Anfang sagt er, ich habe etwas verwechselt. Allah sagt, vollzieht die Pilgerfahrt und die Besuchsfahrt für Allah. Wenn ihr jedoch daran gehindert werdet, dann bringt ein Opfertier da, was euch leicht fällt. Hieraus und daraus, dass man, wenn man ein Leiden hat an seinem Kopf oder krank ist, dann soll man als Ersatzleistung ein Fastenalmosen oder Opfer eines Schlachttieres aufbringen. All das hat Ibn Abbas radiallahu anhu daraus verstanden, dass wenn man eine Pflicht unterlässt, muss man dafür eine Sühneleistung machen. Ja. Und das ist auch die Fatwa von den vier Rechtsgelehrten. Und wir kennen von den Sahaba niemanden, der Ibn Abbas radiallahu anhu mal darin widersprochen hat. Also man opfert einfach ein Tier, ein Schaf, und es wird in Makkah, geopfert und dann an die Armen dort verteilt. Na, wir haben gesagt, natürlich bei der Opferleistung, es muss kein Schaf sein, sondern man kann auch sich ein Kamel oder eine Kuh zu siebt teilen. Na. Wenn jemand erst nach Fajr am Yawm al-Nahr, also, wir haben ja gesagt, was ist der Pflicht, also das Sein in Arafat, das Stehen in Arafat ist eine Pflicht, eine Fard sogar, ein Bestandteil des Hajj. Wann muss man spätestens Arafat gewesen sein? Allerspätestens, haben wir gesagt, vor dem Fajr am Eidtag. Okay? Das Stehen in Arafat beginnt zur Dhuhrzeit und endet nicht beim Sonnenuntergang, wo alle schon nach Muzdalifa gehen, sondern endet kurz vor Fajr vom Eidtag. Also im darauffolgenden Fajr. Wer erst danach ankommt, der hat seinen Hajj verpasst. Und er soll ein Tier schlachten, wenn er eins dabei hat, und durch Umrah Tahallul machen. Das heißt, weil er ist in den Weihezustand gegangen und er bleibt in diesem Weihezustand und er soll sich daraus lösen, indem er einfach eine Umrah macht. Na. Das war die Fatwa von Umar ibn Khattab radiallahu anhu. Und wenn man allerdings das nicht als Ihsar ansieht, wie manche Ulama, also manche Ulama haben gesagt, Allah sagt einfach hier im Koran, wenn ihr jedoch daran gehindert werdet, dann bringt ein Opfertieren da, was euch leicht fällt. Weil die Sahaba radiallahu anhum am Sulh al-Hudaybiyah konnten nicht nach Mekka reingehen. Es wurde ihnen verwehrt von den Mekkanern. Sie haben ihnen nicht erlaubt. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen angeordnet, sie sollen ihr Opfertier schlachten. Das nennt man, also Ihsar nennt man es, wenn man gehindert wird, zu Mekka zu kommen. Sollen sie ihr Opfertier schlachten und dann sind sie dadurch befreit. Na. Und wer das als Ihsar ansieht, dass man zu spät kommt, hat auch gesagt, man muss ein Opfertier leisten. Und wenn nicht, dann reicht einfach die Umrah aus und man tritt dadurch aus dem Ihram-Zustand raus. Und man muss es nachholen, sobald man es kann. Es sei denn, man hat Ishtirat gemacht. Es sei denn, man hat am Anfang gesagt, beim Ihram, Allah, wenn mir irgendwas dazwischen kommt, weil man weiß, dass man zum Beispiel krank ist, und man sagt, oh Allah, wenn die Krankheit irgendwie schlimmer wird, dann trete ich aus dem Weihzustand in dem Moment aus, dort, wo ich nicht mehr weiter kann. Wenn man so eine Sache ausgesprochen hat, weil man eben einen Grund dafür hat, das haben wir aber erwähnt, dann braucht man kein Opfer dafür zu leisten. Und man tritt einfach aus dem Weihzustand raus und man muss auch keine Umrah machen. Was heißt dieser Weihzustand noch? Ihram. Ihram. Und wer nicht zum Hajj ankommt wegen Feinden oder wegen Krankheit oder weil er pleite geworden ist, dann muss man einfach sein Hadi schlachten, sein Opfer leisten, an der Stelle, wo man einfach ist. An der Stelle, wo man einfach ist, wenn man hat man allerdings kein Hadi, hat man kein Opfertier dabei, dann fastet man einfach 10 Tage. So hat Allah subhanahu wa ta'ala es gesagt. Und zwar, wer jedoch nichts finden kann, in Vers 196, wer jedoch nichts finden kann, der soll 3 Tage während der Pilgerfahrt fasten und 7, wenn ihr zurückgekehrt seid. Das sind im Ganzen 10. Natürlich, wenn man na, 10 Tage fastet man. Allerdings, wenn man pleite geworden ist, ist es eine Pflicht, dass man Geld ausleiht, um die Hajj zu vollenden. Denn alles ist Pflicht, wenn man dadurch eine Pflicht erledigen kann. Also wenn ich irgendwas auferlegt bekommen habe von Allah subhanahu wa ta'ala, dann sind die Mittel, die ich dafür verwenden muss, auch eine Pflicht. Und die Hajj ist eine Pflicht, sobald ich in den Weihzustand eingegangen bin, auch die Umrah. Und wenn ich dann irgendwie pleite würde, dann muss ich Geld ausleihen, um diese Hajj oder diese Umrah zu vollenden. Eine wichtige Angelegenheit für viele Leute, wenn man Umrah zum Beispiel gemacht hat, ohne Niyyah, ohne Absicht, ob es jetzt Pflicht ist oder nicht Pflicht, also viele Leute haben, wenn sie klein waren, ein bisschen älter geworden sind, jugendlich waren, haben sie schon eine Umrah gemacht. Und sie wussten aber niemals was davon, ob Umrah Pflicht ist oder nicht Pflicht ist. Okay? Deswegen, egal welche Absicht man hatte, man hat seine Pflicht automatisch getan. Und der Beleg dafür ist wieder der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Hujja an nafsik thumma Hujja an Shubruma, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Shubruma gesehen, nachdem er schon im Hajj war, und hat gesagt, und Shubruma hat laut gesagt, dass er diesen Hajj macht, Entschuldigung, dieser Sahabi hat laut gesagt, dass er den Hajj macht für seinen Freund Shubruma. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, mach erst mal Hajj für dich selbst und dann für deinen Freund Shubruma. Und obwohl er schon im Hajj drin war, musste er nicht irgendwie nochmal rausgehen und Ihram neu machen, vom Miqat neu machen, verstehst du? Und die Kleidung nochmal neu anziehen, musste er nicht machen. Das heißt, dass einfach seine Absicht einfach umgeändert wird während der Rituale, während der Hajj. Na. Eine kleine Angelegenheit noch nebenbei, wenn man zum Beispiel die Haare eines Muhrim schneidet oder ihm Parfum sagt man drauf tut, absichtlich, dann muss nicht die Person, die im Ihram-Zustand war, die das Opfer leisten oder fasten oder speisen, sondern die Person, die es gemacht hat. Aber wenn er es nicht gewusst hat, dann lastet auf keinen eine Sünde. Und wenn er einverstanden war, der Muhrim, dann muss er das übernehmen. Und die Leute innerhalb, das ist im Abschluss, die Leute innerhalb des Haram, die Leute innerhalb der verbotenen Zone in Mekka brauchen keinen Tawaf al-Wada' machen, weil sie verlassen niemals ihre Gegend. Brauchen sie auch keinen Abschiedstawaf zu machen. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا